2c. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Meiner Meinung nach ist ein freiwilliges soziales Jahr eine gute Möglichkeit für Jugendliche, verschiedene Bereiche des Berufslebens kennenzulernen. 2. Man verdient zwar nicht viel, aber man bekommt immerhin ein Taschengeld. 3. Bei den meisten Stellen sind Unterkunft und Verpflegung frei. Deshalb braucht man auch nicht viel Geld. 4. Ich denke, ein FSJ ist ideal, um praktische Erfahrungen zu sammeln, wenn man in der Schule immer nur die Theorie gelernt hat. 5. Natürlich ist es gut für die Karriere, wenn man früh in sein Berufsleben startet. Dennoch sollte man auch einmal im Leben andere Bereiche kennenlernen und zum Beispiel Sozialarbeit machen. 6. Wenn man ein FSJ macht, kann man seine Möglichkeiten und seine Grenzen entdecken und sich selbst besser kennenlernen. 7. Es ist auch gut für die Karriere, wenn im Lebenslauf steht, dass man sich sozial engagiert hat oder ehrenamtlich etwas für die Gesellschaft tut. 8. Eine Entscheidung für das FSJ kann genauso vernünftig sein, wie die Entscheidung, gleich sein Studium zu beginnen.